Heute sind Thailand, Indonesien, Malaysia, Indien und China die weltweit führenden Kautschukproduzenten. Sie nutzen einen Baum vom anderen Ende der tropischen Welt und haben Brasilien bei weitem überflügelt. Der wirtschaftliche Nutzen liegt auf der Hand, aber die Kautschuk-Monokulturen haben zweifellos Narben in der südostasiatischen Landschaft hinterlassen. Zu einem noch entsetzlicheren europäischen Eingriff in den Weltmarkt für Kautschuk kam es, als Leopold II. Von Belgien ein eigenes Kolonialreich errichten wollte und vom Ende des 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert in der heutigen Demokratischen Republik Kongo den Kongo-Freistaat gründete. In dem Streben nach Gewinnen, mit denen man anderen europäischen Mächten während des Kautschukbooms Konkurrenz machen konnte, zwang Leopolds Staat die einheimische, im Regenwald lebende Bevölkerung in seine Dienste, tötete sie, machte ihre Dörfer dem Erdboden gleich und schnitt ihnen die Hände ab, wenn sie sich verweigerten oder die Quoten nicht erfüllten. Auf diese Weise wollte man die in der Region heimischen Latex produzierenden Lianen nutzen. Die Gräueltaten wurden von angewiderten europäischen Beobachtern dokumentiert und trugen mit ziemlicher Sicherheit dazu bei, dass die einheimische Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte zusammenbrach. Anhand von Berichten über die Kautschukproduktion und die Sterblichkeit hat man geschätzt, dass für jeweils 10 Kilogramm, die zwischen den 1880er Jahren und 1923 exportiert wurden, ein Mensch in der Demokratischen Republik Kongo starb. Mit dem Aufschwung der Elektrizität und nach zwei Weltkriegen konkurrierten westliche Staaten und Geschäftsinteressen während des gesamten 20. Jahrhunderts weiterhin um den Zugang zu Kautschuk, während man den Arbeitsbedingungen vor Ort kaum Beachtung schenkte. Nicht ohne Grund bezeichnet der Historiker Professor John Tully den Kautschuk als Teufelsmilch. Bisher habe ich den Versuch unternommen, unglaublich komplizierte und oftmals umstrittene Prozesse zusammenzufassen und so ein Schlaglicht auf einige Nutzpflanzen und Produkte zu werfen, die vom 18. bis zum 20. Jahrhundert wesentlich zum Aufstieg der Weltmärkte beigetragen haben und für uns heute selbstverständlich sind. Sie alle hatten auf Menschen und Umwelt in den Tropen weitreichende Auswirkungen und ihre wirtschaftlichen und politischen Folgen hallen noch heute nach. Aber selbst wenn der westliche Imperialismus und die Kontrolle über die neuen, weltweiten Kapitalströme den Rahmen für ein nur allzu oft ungerechtes Ergebnis bildeten, muss man daran denken, auf welch ungeheuer vielfältigen Wegen lokale Regierungen, Kaufleute, Kleinbauern, Konsumenten und indigene Bevölkerungsgruppen aktiv an der Einführung und Nutzung dieser wirtschaftlich wertvollen Produkte mitwirkten oder sie in Frage stellten. Die lokale Bedeutung soll an einem Beispiel verdeutlicht werden. Eines der wichtigsten tropischen Plantagenprodukte ist heute das Palmöl. Wie wir in Kapitel 7 erfahren haben, wurde es in West- und Zentralafrika schon seit jeher verzehrt und vom 17. bis zum 19. Jahrhundert diente es zur Ernährung der Gefangenen, die im Rahmen des transatlantischen Sklavenhandels verkauft wurden. Mit der Abschaffung dieses Handels in Großbritannien im Jahr 1807 und 1833 in den Kolonien erlebte es einen Aufschwung als Exportprodukt. In vielen Teilen des Kontinents lag aber der gesamte Produktionsprozess in den Händen afrikanischer Hersteller und die Ölpalmen eigneten sich nur schlecht für Modellplantagen, die auf Sklavenarbeit aufbauten.